Moment nur. Schon schlägt es die 9. Abendstunde. Und wir müssen uns eilen, um von Clamart und dem gastlichen Haus des Herrn de Cugy rechtzeitig nach Paris zurückzukehren. Seht doch, wie klar der Himmel ist. Wolkenlos. Und auf unserem Heimweg leuchtet uns ein Vollmond. Was würdet ihr sagen, meine Freunde, wenn ich behaupte, dass dieser Himmelskörper dort oben eine Welt ist wie diese hier? Eine Welt, der die unsere wiederum als Mond dient. Warum nicht gar? Das nenne ich mir eine bizarre Fantasie. Um Grillen ist er wahrlich nicht verlegen, unser Cyrano. Vielleicht treiben sie gerade in diesem Augenblick auf dem Mond ihren Spott mit irgendeinem, der diesen Erdball für eine Welt hält. Gewiss, falls er sich ebenso mit Wein hat volllaufen lassen wie wir bei Herrn de Cugy. Das ist der Geist aus dem Fass, der auch unserem Cyrano in den Kopf gestiegen ist. Solcher Art sind die Folgen allzu vortrefflicher Bewirtung. Gestern, als ich in mein Arbeitszimmer stieg, fand ich auf dem Tisch ein aufgeschlagenes Buch, das ich nicht dorthin gelegt hatte. Es war jenes Werk von Cardanus und es war eben an der Stelle aufgeschlagen, wo der Philosoph erzählt, wie er eines Abends beim Kerzenlicht studierend zwei hochgewachsene Greise durch die geschlossene Tür eintreten sah, welche ihm nach eingehender Befragung endlich antworteten, dass sie Bürger des Mondes wären und im gleichen Augenblick wieder verschwanden. Hüte deine Zunge, Cyrano. Trunkenheit schützt nicht vor Ketzerei. Du gefällst mir, wunderlicher Mensch. Und so habe ich dich von meinen Knechten heraushauen lassen. Aber ich kann dir nur diese Nacht Schutz gewähren. Ein Gerichtsherr zählt nicht mehr viel in unserer Zeit. Da allein diejenigen, die am lautesten Kreuzige und brennt ihn brüllen, sich Gehör verschaffen. Du scheinst ein kluger Kopf. Aber dein Mundwerk klappert zu schnell. Ich wette, auch du hängst dem Irrglauben des Kopernikus an. Dass die Erde sich dreht, indem sie um die Sonne kreist, nehme ich nicht der Gründe wegen an, welche Kopernikus vorbringt, sondern weil die Heilige Schrift selber uns lehrt, dass der ewige Feuerbrand der Hölle im Innern der Erde eingeschlossen ist, so dass die Verdammten, die der Qual seiner Flammen zu entfliehen versuchen, die Erde drehen machen, wie geblendete Hunde die Treträder von Mühlen antreiben, in welche eingesperrt sie unentwegt laufen müssen. Der Weise heutigen Tages schreibt und schweigt. Die Zeit der Scheiterhaufen ist keine Zeit für Spötter mehr. Und weder für Geist noch für Witz. Wie ich es auch bedauern mag, morgen mit dem ersten Strahl der Sonne musst du mein Schloss verlassen. Wir dürfen unsere Kräfte und auch unsere Macht nicht überschätzen. Sich mit den gesetzten Grenzen bescheiden, das ist es. Aber sage mir noch, kann ich irgendetwas für dich tun? Herr, wenn ihr mir mein Gepäck schaffen könntet, so wäre ich gerettet. In jenem Wirtshaus, nicht weit entfernt, musste ich es zurücklassen, als ich zu fliehen versuchte. Es ist all mein Werkzeug darin. Mein Mantelsack mit Geräten, ein anderer voll Kristallen, Prismen und Violen. Und der große Korb aus Binsengeflecht nicht zu vergessen, in dem ein Mann leicht seinen Platz findet. Meine Leute sollen dir ja alles nach Wunsch verrichten. Affenmond und Nachtigallensonne. Oder von den Königreichen der Träume und dem Freistaat der Philosophie. Eine kosmische Phantasmagorie von Heinz von Kramer. Nach dem Roman Die andere Welt von Cyrano de Bergerac. Seid ihr. Mein Werkzeug und mein Gerät. Du Eisenfeder, die mir die Winde misst. Das künstliche Auge, womit man die Nacht durchschaut. Mein Sphärenspiel, darin die Gestirne die gleichen Bewegungen vollführen wie am Himmel. Und da bist auch du. Wunderbuch, das ich erfand. Buch ohne Seiten und Lettern. Man schreibt dich, indem man seine Gedanken gegen einen besonderen Kristall spricht, diesen sodann in eine Metallkapsel einschließt, wie in ein Uhrgehäuse. Nicht die Augen lesen dich nun, sondern allein die Ohren. Wenn also einer dich zu befragen wünscht, muss er nur mit leisem Druck dein Nervenwerk in Bewegung setzen, nachdem er ihm den Kristall eingefügt, den er zu hören begehrt. Und im gleichen Augenblick beginnst du zu tönen wie ein menschlicher Mund oder ein Musikinstrument. All die verschiedenen Klänge entströmen dir, deren man sich auf den großen Sternen im Ausdruck des Gefühls und der Gedanken als einer Sprache bedient. Jetzt nehme ich dich mit auf meine Reise. Und alles soll mir dein Kristall einfangen und aufzeichnen, was uns begegnet und was ich ihm anvertraue. Und so werden wir am Ende die Beweise erbringen, ohne welche die Menschheit nicht zu glauben vermag. Hier also ist der Korb, in den ich mich setzen werde. Und hier ein Sack voller Prismen. Mit ihnen will ich den Korb gleich einem Segel überwölben. Kein Wind aber wird es tragen und treiben. Etwas Gewaltigeres noch. Die Sonne selbst. Um Schultern und Hüften aber hänge ich mir dazu eine Anzahl von Fiolen voll Tau. Und bald werden die Strahlen der Sonne die Flüssigkeit so stark erhitzen, dass ihre Wärme mir alles Gewicht nimmt und mich samt meinem Korbe emporträgt. Nun bleibt mir nur noch, meine Maschine hinauf zum Dach zu schaffen und das erste Morgenlicht dort zu erwarten. Und auch das wird rasch getan sein. Soeben erwachte ich aus einem merkwürdigen Traum. Mir war, als hätte ich bereits die mittlere Region durchstoßen. Und als ich mich dem Monde näherte, zerbrachen die meisten meiner Fiolen, bis ich meine Schwere der Anziehungskraft des Mondes nicht länger widerstehen fühlte und mich also immer geschwinder niedersenkte. Und der Baum, in dessen Krone ich fiel, war justament der Baum des Lebens im irdischen Paradiese. Ohne diesen Zufall wäre ich wohl an 1000-mal tot. Aber der energetische Saft einer seiner Früchte, die ich verletzt hatte, träufelte in meinen Mund und rief meine Seele zurück, die noch nicht weit von meinem Körper entfernt war, erreichbar noch und zur Lebenstätigkeit bereit. Und wirklich, sobald ich meinen Fuß auf die Erde setzte, war aller Schmerz der Vergangenheit aus meinem Gedächtnis verschwunden und von dem Hunger, der mich die Reise über gequält hatte, war nichts übrig als die sanfte Erinnerung, dass ich ihn verloren hatte. Ich befand mich in einer weiten Prärie, die man für ein Meer ohne Ufer halten konnte. Und ich zweifelte nicht, dass ich es mit dem Weltäußersten zu tun hatte, wo der Himmel dazu verführt ist, sich der Erde anzuschließen. Und jener wundersame Schmerz kam über mich, von dem es heißt, dass er das Kind in der Mutter überkomme, im Augenblick, da es seine Seele erhält. Mein alter Schopf fiel von mir ab und wich anderen Haaren, weich und gelockt. Ich fühlte meine Verjüngung, meine Haut wurde zart, meine Gesichtsfarbe natürlich, meine Größe schwand dahin. Endlich erreichte ich mein Alter von 14 Jahren. Nachdem ich noch eine Frucht vom Baum der Erkenntnis gebrochen hatte, wanderte ich weiter und stieß auf ein Volk von Affen, das gerade Krieg führte mit einem benachbarten Affenvolk. Ihre Weisen lieferten einander Redeschlachten und wer die besseren Argumente hatte, trug den Sieg davon. Ich konnte nicht an mich halten und lachte über diese achtsame Art, sich zu bekämpfen. Und ich gedachte als eines Beispiels erheblich stärkerer Politik, der Gebräuche unseres Europas, wo man die Stimmen der Vernunft wohlweislich mit Trompeten überdröhnt. Doch durch mein Gelächter verriet ich mich. Ward entdeckt, ergriffen, fortgeschleppt und in einen Käfig gesperrt. Nicht lange darauf hielt man Gerichtstag über mich. Ich war angeklagt, den Mond Mond genannt zu haben. Aber aus der versammelten Menge trat mein Dämon und machte sich zu meinem Verteidiger. Richter, hört mich an. Sollte dieser da ein Mensch sein, so ist er frei, sich vorzustellen, was er sich vorzustellen wünscht. Denn der Mensch ist frei. Ist er aber ein Affe oder ein Papagei, also ein Tier ohne Vernunft, wie könnte ihn dann beschuldigen, gegen die Vernunft verstoßen zu haben? Er hat behauptet, dass sein Mond eine Welt sei. Tiere aber folgen nur dem Instinkt der Natur. Somit war es die Natur selbst, die solches behauptet, nicht jedoch er. Wie also, ehrbare Herren, erklärt ihr die Bedeutung, die ihr den Kapricen dieses kleinen Tieres beimesst? Ihr Richter, ich habe gesprochen. Hierauf erhob sich eine Art von Beifallsmusik, die den ganzen Saal erfüllte. Man verurteilte mich zum öffentlichen Widerruf, trug mich auf die Tribüne eines prachtvollen Wagens und zwang mich, auf allen Plätzen der Stadt auszuschreien. Volk! Ich erkläre, dass dein Mond kein Mond, sondern eine Welt ist. Und diese Welt dort unten ist keine Welt, sondern ein Mond. Das ist, was die Priester für gut halten, dass ihr glaubet. Meine Erschöpfung war so groß, dass ich nach der Frucht des Lebens verlangte. Mit Vorbedacht hatte ich ja mehrere Früchte beider Bäume geerntet und eingesteckt. Aber ich irrte mich und griff in die falsche Tasche und aß abermals die Frucht der Erkenntnis. Da wurde ich wie von einem Wirbelsturm erhoben und ohne Mühsal fortgeführt durch den ganzen riesigen Raum, den die Astronomen zwischen uns und dem Mond gelegt haben. Und ehe ich noch die Erde erreichen konnte, erwachte ich wieder. Fast eine Stunde ist inzwischen verstrichen. Es geht auf 7. Und die Sonne, noch hinter Wolkengittern, beginnt allmählich meine Maschine zu erleuchten. Die Prismen sammeln in ihren Facetten alle Schätze des Lichts. Jeder Strahl erhält durch vielfältige Brechung so ungeheure Kraft, dass bald alle Luft um mich aufgezehrt sein wird und neue Luft von draußen eindringt, gleich einem Orkan. Und meine Kugel emporjagt in einen kleinen Himmel von Goldemaille und Purpur. Glückseligkeit, die mich überwältigt. Ekstase der Bewunderung. Dort die Farbmischungen des Himmels, die Schönheit. Hier die machtvolle Schwinge der Klarheit, die mich trägt. Das Schloss ist schon winzig und fern. Jetzt dreht Paris unter mir. Ganz Frankreich fast ein einziger Blick, ehe es mit der Erde versinkt. Nun stoße ich durch die mittlere Region. Und auch die Kälte bleibt hinter mir zurück. Ich friere nicht mehr und mich hungert nicht. Im Gegenteil. Je mehr wir uns jenem flammenden Gestirn nähern, umso kräftiger fühle ich mich. Mein Kopf wird heiß wie von Wein und ich fühle mich fröhlicher als gewöhnlich. Ja, ich weiß nicht, welch eine Freude durch mein Blut rollt, dass ich fast außer mir gerate. Wir fliegen am Mond vorüber und wir lassen Venus linke Hand liegen. Dabei bietet sich mir folgende Beobachtung an. Sobald sein Kreislauf das Gestirn hinter die Sonne führt, schmelzen die Schatten zusammen und sein schwarzer Bauch vergoldet sich zusehends. Beweist dieser Wechsel von Licht und Dunkel nicht unwiderleglich, dass die Planeten wie Mond und Erde Globen ohne Klarheit sind, welche nur widerspiegeln können, was sie empfangen? Nicht anders sehe ich auch Merkur, Mars, Jupiter und Saturn sich verhalten. Mehr noch, jeder von ihnen ist seinerseits von einem Kreislauf kleinerer Welten umgeben. Und wenn ich dem Ursprung dieses großen Universums nachträume, sehe ich die Auflösung des Chaos vor mir, nachdem Gott die Materie geschaffen hatte. und wie die gleich gearteten Körper sich vereinigen nach jenem Prinzip unfassbarer Liebe, das uns so oft bezeigt, wie jedes Ding nach seiner Ergänzung sucht. Aus den kleinsten Formen, welche solche Art zusammenfanden, mag die Luft gebildet sein. Und da ist es. Mein erstes seltsames Abenteuer. Da sich Wolken vor die Sonne schoben, empfing meine Kugel nicht genügend Wärme mehr und senkte sich auf eine jener kleinen Welten, welche die großen Planeten umkreisen. Ach, man stelle sich die Freude vor, wieder festen Boden unter den Füßen zu spüren, nachdem ich wohl eine Woche fast den Vogel gespielt hatte. Bald treffe ich auf einen winzigen Menschen, der ganz nackt auf einem Stein sitzend sich auszuruhen scheint. Und ich höre ihn auf mich einsprechen in einer Zunge, die ich nie zuvor vernommen habe und die keiner auf Erden gebräuchlichen Sprache gleicht. Und doch verstehe ich jedes seiner Worte. Was für ein wunderbarer Umstand, nicht wahr? Dass ich deine mir fremde Sprache sogar rascher und leichter als meine eigene Muttersprache begreife. Oh, das liegt daran, dass es in aller Wissenschaft eine einzige unteilbare Wahrheit gibt, außerhalb derer man sich immer weiter von Einfachheit und Verständlichkeit entfernt. Diese Wahrheit findet ihren reinsten Ausdruck in der Musik, wo die Seele zum Höchsten erhoben sie blindlings trifft. Dort sehen wir sie zwar nicht, doch wir fühlen, dass die Natur sie sieht. Und während wir nicht verstehen können, was eigentlich mit uns geschieht, lässt doch diese Wahrheit nie ab, uns zu entzücken, ohne uns je zu enthüllen, wo sie sich verbirgt. Ähnlich verhält es sich auch mit der Sprache, solange man nur seinen Gedanken entsprechend redet. Diese Grundsprache der Wahrheit ist es auch, die uns die Zungen der Tiere verstehen lässt. Ist es doch die Sprache der Natur selbst. Und während er so mit mir konversiert, begegnet meine Seele seinen Worten. Wie gerne hätte ich ihm noch lange gelauscht. Plötzlich aber sehe ich, dass meine Maschine die wunderlichsten Boxsprünge zu machen beginnt. Ich laufe ihr nach und muss lange jagen und haschen, wie die Katze nach der Maus, ehe ich ihrer habhaft werden kann. Und hätte ich nicht der Hitze wegen meine Jacke ausgezogen und über die Prismenkugel gebreitet, die Kraft der Sonne, welche wieder von einem wolkenlosen Himmel strahlte, hätte sie mir auf immer entführt. Nun steigen wir wieder. Über mir steht das Feuergestirn. Unsere Erdensphäre scheint kaum mehr von der Größe des Mondes und sie verkleinert sich mit der gleichen Geschwindigkeit, mit der wir uns erheben. Sie wird ein Stern, dann ein Lichtpunkt, dann nichts. Nachdem ihr letzter Schein meinen Augen entschwunden ist, vereinigt sie sich der Farbe der Himmel. Es mag erstaunlich scheinen, dass mich nie Schlafbedürfnis überkommt, aber es ist nur zu natürlich. Ich habe nicht gegessen und mein Gehirn bedarf nicht der Ruhe, da es am Magen keine Last mit sich schleppt. Auch erhalte ich von der Sonne weit mehr Wärme, als mein Körper verliert. Wo Worte finden, um den Schrecken zu malen, welcher mich soeben heimsuchte? Von einem Augenblick auf den anderen sah ich meine Maschine nicht mehr. Ich hing allein in der Luft. Von meinem Werkzeug verlassen schoss ich aufwärts, einsam im grenzenlosen Weltenraum. Und dann sah ich selber mich selber nicht mehr. Aber die ersten Überlegungen der wiedererwachenden Vernunft sagen mir, dass ich durchscheinend geworden sein muss, wie alles im Umkreis der Sonne nach einer gewissen Annäherung durchsichtig wird. Nun sehe ich auch die Adern in meinen Händen, den Pulsschlag, das Knochenwerk. Auf meine Brust herabschauend erblicke ich die Lungen in voller Arbeit. Mein Herz zwischen Schlag und Ruhe, Ebbe und Flut. Die Leber scheint dunkel zu brennen und das Blut kreist mit meinem Atem. Ich berühre mich und fühle mich der, der ich doch nicht mehr bin. Die Heiterkeit und Ruhe des Äthers, der mich umgibt, hemmt nun die Geschwindigkeit meiner Reise. Die leichte Luft, welche eindringt, kann das Innere meiner Kugel nur noch mit einem kleinen Windzug erfüllen. Weh mir! Weh mir! Welch schrecklicher Donner, der noch meine Ohren erfüllt! O Fortuna, boshafte Feindin! In tausend Scherben ist meine leuchtende Kugel geborsten! Ein Rest von Erdenluft, Atem aus meinen Lungen vielleicht, muss sie in so schwereloser Umgebung zersprengt haben! Ist dies die Sonne? Ist dies die Sonne? Hab ich nach Wochen oder Monaten oder Jahren endlich die großen Ebenen des Tages erreicht? Diese unsere Erde gleicht einem Schneegestöber, so licht und lautlos und gestaltlos ist sie. Wenn dies die Sonne ist, so weiß ich nicht mehr, ob ich von ihr aufsteige oder ihr entgegenfalle. Ich fühle nur manchmal, dass ich ganz leicht über sie hingehe und ich berühre den Boden stets an einem einzigen Punkt. Ja, ich rolle wie eine Kugel, ohne dass es mühsamer wäre, auf dem Kopf zu wandern als auf den Füßen. Oft habe ich die Beine gegen den Himmel und die Schultern gegen die Erde. Und mir scheint diese Stellung ebenso natürlich, als hätte ich die Schultern gegen den Himmel und die Beine gegen die Erde gerichtet. Dann wieder bewege ich mich auf dem Bauch vorwärts, auf dem Rücken, auf der Seite, selbst auf einem Ohr. Daraus schließe ich, und wer wollte nicht zu gleicher Erkenntnis gelangen, dass die Sonne eine Welt ohne Mittelpunkt ist und... Da ich also fern aller Anziehungskräfte bin, sei es der Erde oder ähnlicher Gestirne, habe ich auch meine Schwere verloren. Denn die Schwere ist nichts anderes als die Anziehungskraft eines Mittelpunktes. Die Achtung, mit der ich meine Schritte über diese leuchtende Landschaft lenke, lässt mich für eine Weile die Ungeduld vergessen, meine Reise fortzusetzen. Ich fühle mich beschämt, so auf dem Tag hin und her zu gehen. Wie ich aber den Boden unter meinen Füßen zwar durchsichtig finde, doch sicher und ohne das geringste Beben, setze ich nur meine Schritte so stolz, dass die Menschen, könnten sie es von ihrer Welt aus sehen, mich für den großen Gott halten würden, der über die Ewigkeit schreitet. In den schattigen Wiesen und Gebüschen. In dieser Region von Wiesen und Gebüschen, die der riesige Schau. Dem verglichen die höchste Zeder nur ein großer Schau. In der Tat. Ich erhebe meinen Blick und senke ihn, wie geblendet. Gold. Der Stamm Gold, von massivem Gold. Silber. Die Zweige ganz aus Silber. Und alle Blätter sind Amethyste, in deren kostbaren, rauschgrünen Silber. Oberflächen sich wie ein Spiegeln das Bild von Früchten wiederzeigen, die da in Fülle ringsum hängen. Aber urteile doch selber, ob die Früchte ihrer Blätter würdig sind. Ihre eine Hälfte bildet der flammende Scharlach eines großen Rubins. Die andere lässt zweifeln, ob sie aus Goldamber oder Chrysolit gemacht. Auch Blüten finden sich noch allenthalben. Mächtige Rosen von Diamant, in deren Kelchen auf Staubfäden große Perlen zittern. Und inmitten solcher Pracht eine kleine Nachtigall, deren einfaches Gefieder hier fast schön erscheint. Möchte sie nicht mit ihrer Melodie das Ohr bitten, unsere Augen zu überzeugen, dass sie des Thrones würdig sei, auf dem sie sitzt? Dort aber, ein besonders großer Granatapfel aus Rubin, der eine winzige Krone als Haupt trägt. Jetzt verlängert er sich, als wollte er einen Hals bilden. Mehr und mehr einer weißen Materie erscheint. Gesicht, Hals, Schultern. Aus der Frucht erhebt sich bis zum Gürtel eine kleine Büste. Sie bleibt so aufgerichtet, während der Apfel ihr zu Beinen zusammenschrumpft, von denen sich Füße abbiegen, welche sich wiederum in Zehen teilen. Derart Mensch geworden, löst sich die Frucht von ihrem Stiel und fällt in sanfter Drehung nieder, justament mir vor die Füße. Gewiss, mein Erstaunen ist groß, da ich diesen vernünftigen Apfel stolz vor mir auf und ab spazieren sehe, diesen Zwerg, kaum größer als ein Daumennagel und doch stark genug, sich selber zu erschaffen, und ich kann ihm meine Bewunderung nicht versagen. Menschenwesen! Auch er bedient sich jener Muttersprache, die uns durch ihren Gehalt an Wahrheit mühelos verständlich wird. Menschenwesen! Nachdem ich dich aus der Höhe, wo ich hing, seit langer Zeit beobachtet, bin ich nun herabgestiegen, um zu erforschen, ob es wahr ist, was ich auf deinem Gesicht zu lesen meinte, nämlich, dass du nicht von dieser unserer Welt bist. Ich bin ein Mensch, geboren auf dem Stern, der sich Erde nennt und den ich verließ, um die Sonne zu erreichen. Aber ihr, entdeckt mir nur, wer seid ihr? Ihr habt es nicht schlecht getroffen. Ihr habt Glück. Ich bin der König. Seht ihr, des ganzen Volkes, welches diesen Baum bildet. Und ich werde mein Gefolge jetzt rufen. Und schon, nach den Früchten, den Blüten, den Blättern und Zweigen, bricht der ganze Baum auseinander in kleine Menschen. Ahi! Und jetzt beginnen sie mich zu umtanzen, ganz als wollten sie ihren Geburtstag schon im Augenblick ihrer Geburt feierlich begehen. Nur die Nachtigall hat innerhalb so vieler Metamorphosen ihre ursprüngliche Gestalt behalten. Sie ist auf die Schulter des kleinen Monarchen geflogen, wo sie ein so verliebtes und klagendes Lied anstimmt, dass alles Volk im Tanzen einhält, lauscht und bittere Tränen vergießt. Ich kann meine Neugier nicht länger zügeln. Herr König, wenn ich Eure Majestät nicht zu behelligen fürchtete, so würde ich wohl fragen wollen, warum unter so vielen Verwandlungen diese Nachtigall allein ihr eigenes Sein bewahrt. Die Nachtigall hat nicht gleich uns ihre Form gewechselt, weil sie es nicht kann. Sie ist ein wirklicher Vogel, der nichts anderes ist, als was er euch scheint. Aber sieh, du bist so groß und ich bin noch klein. Ich habe Mühe, mit dir zu sprechen. Wart einen Augenblick. Warte, dann will ich dir die ganze Geschichte der Nachtigall erzählen. Ahi! Ahi! Und gleich heben die kleinen Wesen wieder zu tanzen an. Mir ist, als fühlte ich ihre Bewegung in mir und meine Bewegung in ihnen. Ich kann ihrem Tanz nicht zusehen, ohne selber unmerklich auf meinem Platz zu tanzen. Und die besondere Bewegung jedes Einzelnen teilt sich den einzelnen Partien meines Körpers mit, als sei ich ein Zweig aus der gleichen Wurzel. Im Maße, wie der Tanz sich entfesselt, mischen sich die Tänzer in immer bestimmterer Absicht. Es scheint, als sei es der Plan dieses Balletts, einen gewaltigen Riesen darzustellen. Einer geht in den anderen über und aus dieser menschlichen Masse, noch ungeformt, entsteht allmählich ein junger Mann mit etwas zu breiten Hüften, dessen Proportionen sonst von einer Symmetrie sind, dessen Glieder von einer Schönheit, welche die Einbildungskraft auch des größten Malers überträfe. Nun Da der große, schöne junge Mann ganz fertiggestellt ist, verschwindet der König dieses Volkes, welches das Chaos an sich scheint, in seinem Mund, eingesogen in den Körper von der Atmung des Körpers selber. Und dieses zusammengesetzte Volk, das bis dahin noch kein eigenes Lebenszeichen gegeben hatte, wurde durch die Einatmung seines Königs zu einem Einzelwesen von vollkommener Einheit, das mich mit seinen Blicken streift, sich mir nähert, mich streichelt und mir die Hand gibt. Jetzt kann ich deinen Wissensdurst befriedigen, ohne meine Lungen allzu sehr zu überanstrengen. Erfahre denn, dass wir sonnengeborene Geschöpfe sind, aus den hellsten Regionen. Die gewöhnlichste, wie auch die notwendigste unserer Bemühungen ist, über die weiten Gefilde dieser großen Welt zu reisen. So eingehend wie nur möglich beobachten wir die Sitten der Völker, die Beschaffenheit des Klimas und der Natur, kurz alle Dinge, die unsere Aufmerksamkeit verdienen könnten. Meist verwandeln wir uns in dasjenige, was wir zu erforschen wünschen. Vor kurzem nun hatten wir uns zu Vögeln gemacht. Alle meine Untertanen waren auf meinem Befehl Adler geworden. Und ich, aus Angst, sie zu langweilen, hatte mich in eine Nachtigall verwandelt, um ihre Arbeit durch die Zauber der Musik zu versüßen. Ich folgte ohne Mühe dem raschen Flug meines Volkes, denn ich hatte mich auf den Kopf eines meiner Vasallen gesetzt. Eine Nachtigall jedoch, welche in einer Provinz der Schattenländer wohnte, die wir gerade durchquerten, bestürzte sich sehr, mich in der Gewalt von Adlern zu sehen. Denn sie konnte uns nur für das nehmen, was wir schienen, und begann, mein Unglück heftig zu beklagen. Ich befahl meinen Leuten Halt, und wir ließen uns auf die Wipfel rings um den Baum nieder, wo dieser mitleidige Vogel seufzte. Ich fand so viel Gefallen an der Schönheit seiner traurigen Lieder, dass ich beschloss, um mich noch länger ihrer erfreuen zu können, ihn nicht zu enttäuschen. So erfand ich aus dem Stegreif eine Geschichte, in der ich ihm die angeblichen Unglücksfälle erzählte, welche mich in die Klauen der Adler hatten fallen lassen. Ich mischte derart erstaunliche Abenteuer in meinen Bericht, worin schließlich nur noch von höchsten Leidenschaften die Rede war, und ich ersetzte die Worte so gut durch Gesang, dass die Nachtigall ganz außer sich geriet. Wir tauschten unsere stumme Liebe einer nach dem anderen in der Sprache der Musik aus. Ich sang in meinen Liedern, dass ich mich meines Schicksals nicht nur tröstete, sondern geradezu erfreute, hatte es mir doch den Ruhm beschert, in so schönen Gesängen beweint zu werden. Und dieser kleine Untröstliche antwortete mir in den seinen, dass er zu allem bereit wäre, was ich nur von ihm forderte, und dass er mit 1000 Freuden sich an meiner Stelle in die Gefangenschaft der Adler begeben wollte. Wie er alles täte, um mir zu ersparen, über meine Freundschaft erröten zu müssen. Ich wiederum antwortete meinerseits mit so viel Zartheit, mit so viel Zeugnissen einer bewegenden Zuneigung, dass ich ihn 2 oder 3 Mal nahe daran sah, vor Liebe tot vom Baum zu fallen. Dieser Übung unterzogen wir uns gut an 24 Stunden. Und ich glaube, wir hätten nie aufgehört, uns zu lieben, wenn nicht schließlich unsere Kehlen heiser geworden wären und unsere Stimmen versagt hätten. Als ich spürte, dass ich seiner schönen Seele alleiniger Meister geworden war und diese Arbeit anfing, mir die Kehle zu zerreißen, machte ich ihm ein Zeichen, näher zu mir heranzukommen. Der Umstand aber, dass ich von Adlern umgeben war, ließ ihn glauben, er würde zu Hilfe gerufen. Und mit einem Abschiedsblick, der mich gleichzeitig um Erlaubnis zu bitten schien, für mich sterben zu dürfen, stürzte er sich so plötzlich auf den nächsten Adler, dass dessen Augen eher von selbst aus dem Kopf zu fallen schienen, als unter den Schnabelhieben des kleinen Vogels zu zerspringen. Da mein Adler sich blind fühlte, schuf er sich sofort die Sicht ganz neu. Ich machte der Nachtigall sanfte Vorwürfe ihrer überstürzten Handlung wegen. Und weil ich es für gefährlich hielt, ihr noch länger unser wahres Sein zu verbergen, entdeckte ich mich ihr und erzählte, wer wir sind. Aber der arme Kleine hielt meine Offenbarungen für ein Märchen, das die barbarischen Räuber mich zu erfinden zwangen. Und was ich auch vorbrachte, es war vergeblich. Er ließ sich nicht überzeugen. Meine Worte waren in den Wind gesprochen. So befahl ich einem Teil meines Volkes, einen Fluss zu bilden, mit einer Barke darauf, und lud die Nachtigall ein, neben mir im Boot Platz zu nehmen. Während der ganzen Fahrt versuchte ich, meinen kleinen Gefährten aufzuklären, aber ohne den geringsten Erfolg. Als ich ihn so entschlossen sah, in seiner Täuschung zu verharren, schlug ich ihm endlich vor, dass wir, ich und mein Volk, uns vor seinen Augen in alles verwandeln würden, was er zu sehen begehrte. Unter der einen Bedingung allerdings, dass er hiernach in sein Vaterland zurückkehrte. Und er wünschte sich einmal aus uns einen Baum, einmal begehrte er uns als Blume, dann als Frucht, dann als Metall und als Stein. Endlich, um alle Wünsche auf einmal zu befriedigen, haben wir uns vor den Augen der Nachtigall in jenen kostbaren Baum verwandelt, den du auf deinem Wege angetroffen hast und der nun in deiner Gegenwart seine Form verlassen hat. Zum guten Schluss, da ich nun den kleinen Vogel entschieden sehe, in sein Land heimzukehren, werden wir, meine Untertanen und ich, wieder unsere Vogelgestalt annehmen und unsere Reiseroute weiter fortsetzen. Du aber solltest nicht vergessen, dass wir das sind, was ihr auf eurer Erde Geist nennt. Und euer Vorurteil und eure Dummheit haben uns diesen Namen gegeben, weil ihr euch kein vollkommeneres Wesen als den Menschen vorstellen könnt. Und sobald ihr gewisse Geschöpfe Dinge tun seht, die sich menschlichem Zugriff entziehen, diese Wesen für Geister haltet. Er fragte mich noch, ob ich irgendwelche weiteren Wünsche hätte, und ich dankte ihm aus meinem ganzen Herzen. Fast im gleichen Augenblick riss mein Begleiter den Mund weit auf, den der König in Gestalt einer Nachtigall verließ. Nun fiel der große Mensch, und all seine Teile verwandelten sich im Fall in Adler, die zum Himmel aufflogen, wobei der Nachtigallenkönig, Schöpfer seiner selbst, vom Haupte des schönsten der Adler noch ein wunderbares Lied anstimmte, mit welchem er mir wohl Lebwohl sagen wollte. Ich aber will der wirklichen Nachtigall in ihr Land folgen, denn ich glaube, dass die dunkleren Gebiete der Sonne der irdischen Beschaffenheit von uns Menschen angemessener sind und weniger fremd. Dort, in der Region der Vögel, hoffe ich, Abenteuern zu begegnen, die meinem Temperament entsprechen und meiner Laune mehr behagen werden. Fliege voraus, kleine Nachtigall, und nicht zu schnell, so dass ich dir folgen kann. Fort, lasst mich! Ich werde noch meine Nachtigall aus dem Gesicht verlieren. Seht ihr nicht, dass ihr mir den Weg versperrt? Nun ist sie verschwunden. Das wirbelt und schwirrt. Flügel mehr als Gras auf den Steppen. Flügel mehr als Blätter auf den Bäumen. Alles scheint nur aus Schwingen gemacht. Erde fliegt und flattert. Ach, mein Kopf, mein armer Kopf! Ich pfeife dir ins Ohr. Krrr. Tier ohne Schnabel. Ins Gesicht, huschi dir. Trrr, zieh. Meister Federlos. Das Haar will ich dir rupfen. Großes Streusal. Ungeheuer. Zieh, zieh, zieh, zieh, zieh. Gebildet aus Unnatur, die alle Welt in Schreck versetzt. Ruhe. Gib Ruhe, Vogelvolk. O oh, Fortuna, neidische Fortuna, welch Spiel treibst du mit mir? Schwester. Begleitet die Fittiche. Schickt euch unter ihn. Unter ihn. Wir wollen den Fremden zum Hinrichtungsort tragen. V, die Gerichtsfanfare. Kuckuck, die Stunde. Haltet ein, haltet ein! Und wenn ich ein Affe wäre, der aus Afrika nach Europa verschleppt im Umgang mit Menschen seine ursprüngliche Beschaffenheit verloren hätte... Die Stare unter euch, die Singdrosseln, Kanaris und Papageien, werden vielleicht von der Kraft menschlicher Erziehung Zeugnis ablegen können. Willst du uns wirklich weismachen, dass du ein Affe wärst? Du siehst uns zu, wie wir springen und uns drehen, Kopf stehen, Ratschlagen und Purzelbäume, ohne dich auch nur ein einziges Mal von der Stelle zu rühren? Da jedoch Gott allein das Wesen zu verändern vermag und auch der Mensch aus dem Affen nichts als einen Affen machen kann, hättest du als echter Affe unsere Afferei nicht ertragen können, ohne dich an ihnen zu beteiligen? Erkennst du den Beweis an? Er muss sterben. Gestern erst bin ich von der Erde gekommen und noch ist mein Schnabel zerfetzt von der Kugel eines Jägers. Wir Vögel aber sind die einzigen, die den geheimen Weg kennen, welcher von der Erde zur Sonne führt. Wenn erst der Mensch unser Geheimnis entdeckt, wie dieser da, wird er auch die Sonne zu bevölkern beginnen und da er weiter uns nachstellen, auflauern, schießen und morden wird, weil der Affe nichts als Affe sein kann und der Mensch nur Mensch, wo sollen wir dann noch Zuflucht finden? Deshalb muss er sterben, sage ich. Welchen Tod beschließt ihr für ihn? Den traurigen Tod. Der Schuldige soll denjenigen von uns ausgeliefert werden, die über die schwermütigste und düsterste Stimme verfügen. Dann wird er auf eine Friedhofszypresse gesetzt und die traurigen Musikanten scharen sich um ihn. Sie erfüllen seine Seele durch das Ohr mit so hoffnungslosen und tragischen Gesängen, dass die Bitterkeit seines Kummers bald die Tätigkeit seiner Organe in Unordnung bringen wird und vor allem sein Herz zerpresst. Er verzehrt sich vor unseren Augen und stirbt, überwältigt von Trauer. Nein, das ist der Tod gerichteter Vögel. Er verdient ihn nicht, da er als Mensch weder Vogelwürde noch Vogelehre besitzt. So wollt ihr ihn den Insekten ausliefern? Ja, Den Insekten! Nehmt den Gefangenen in eure Mitte und führt ihn zu jenem Baum dort. Kaya, schlingt eure langen Hälse um seine Brust. Die Hälse, die Beine, bindet ihn gut an den Stamm. Es ist soweit. Haltet ihn fest und ruft die Insekten. Und fassen und fliegen und fliegen und fliegen und fliegen und alles. Genug Gesindel, jetzt aber genug. Lass ab von ihm und such schleunigst das Weite. sind so voll von Menschen. dass ich der größte Narr der Welt sein will, wenn dieser da nicht ein Mensch ist. Ich bin es. Ihr habt euch nicht betrogen. Bruderherz? Siehst du? Ist es der Wald da, aus dem es spricht? Oder seid ihr beide es, ihr Bäume, die ihr so eng umschlungen beieinander steht? Und wer seid ihr? War es nicht die griechische Sprache, derer ihr euch bedientet? Wir sind menschlichen Ursprungs und griechischer Herkunft. Hebe deinen Blick und schau uns an. Siehst du, wie unsere Zweige sich ineinander verschränken? Senke den Blick nun. Siehst du? Auch die Wurzeln suchen sich in gleicher Weise zu vereinen. Denn wir mühen uns mit tausend Mühlen, nichts als ein einziges Wesen zu werden. Ich sehe, es ist, wie ihr sagt. Wir sind Pflanzen der Liebe. Die liebenden Bäume. Hast du denn nie von der berühmten Freundschaft des Pylades und Orest sprechen gehört? So viel, wie auf meine Zeit gekommen ist. Ich könnte dir Freuden und Wunder der Liebe malen, die dein Jahrhundert erstaunen würden, wenn ich nicht fürchtete, die Augen deiner Vernunft zu beleidigen. So will ich dir die beiden jungen Sonnen allein in ihrem Fall beschreiben. Es war in einer mörderischen Schlacht, dass der brave Orest seinen Pylades suchte, um der Freude willen in seiner Gegenwart zu siegen oder zu fallen. Aber wie ihm, er fand den Freund von einem Wald von Lanzen und Schwertern umschlossen. Er schrie, er brüllte, er stürzte sich hin. Aber wo Worte finden für die Verzweiflung des Untröstlichen? Er raufte sich die Haare, schlug die Zähne in seine Hände, zerriss sich die Kleider. Was sage ich noch? Ist es nötig zu bemerken, dass auch die Mittel, seinen Kummer auszudrücken, mit ihm dahinstarben? Als er sich mit seinem Schwert eine Bahn schaffen wollte, um dem Freund zu Hilfe zu eilen, stellte sich ihm ein Gebirge von Männern entgegen. Erst sterbend erreichte Orest seinen Pylades, und ihre Seelen vereinigten sich im Augenblick, da sie ihnen entflohen. Viel später wuchsen aus den weißen Knochen der Skelette, die sich umschlungen hielten, zwei Bäume, in gleicher Umarmung. Du wirst verstehen, dass sie nur in ein anderes Sein übergegangen waren, ohne vergessen zu können, wer sie einst waren. Niemals, wenn der eine nur dürftige Nahrung fand, blieb dem anderen der Hunger versagt. Endlich erzeugten die glücklich Liebenden Äpfel. Aber wunderbare Äpfel, die noch weit mehr Wunder wirkten als ihre Väter. Kaum nämlich, dass jemand die Äpfel des einen aß, so fiel er schon in Leidenschaft zu jedwedem, der von den Früchten des anderen gegessen. Und dergleichen ereignete sich fast alle Tage, weil die Bäume so ineinander gewachsen waren, dass die Früchte dem gleichen Stamm zu entspringen schienen und auch nebeneinander zu Boden fielen. Es muss noch gesagt werden, dass derjenige der Menschen, der am meisten aß, auch am meisten geliebt wurde. Und wie die Frucht im Manne das Weibliche bestärkte, so entwickelte sie in der Frau, welche von ihr aß, ich weiß nicht wie, einen gewissen männlichen Zug. Wesen gleichen Geschlechts jedoch verfielen alsbald in gleichgeschlechtliche Liebe. Die Weisen unseres Landes kamen auf den Gedanken, alle jungen Männer, welche von unseren Früchten gekostet, in Kriegsfällen in ein und dieselbe Einheit zu berufen. Und was Theben sich davon versprochen, ward noch weit übertroffen. Denn jeder, im Wunsch vor dem Gefährten zu glänzen, vollbrachte die unglaublichsten Heldentaten, die selbst in der Antike ohne Beispiel waren, so dass durch diese verliebte Kompanie die Thebaner, welche bisher für die schlechtesten Soldaten ganz Griechenlands galten, schließlich sogar die Spartaner überflügelten, welche doch das kriegerischste Volk der Erde waren. Neben solchen löblichen Wirkungen waren unsere Äpfel leider auch unfreiwillig Anlass zu beschämenden Vorfällen, ja größten Schändlichkeit. Mirra, eine junge Dame von Qualitäten, delektierte sich an ihnen mit Cinirus, ihrem Vater, Unseligerweise war die eine Frucht von Pylades und die andere von Orest. Sogleich setzte sich die Liebe über Natur hinweg, indem sie diese dermaßen erweiterte, dass Cinyrus schwören konnte: Ich bin mein Schwiegersohn und Myrrha, ich bin meine Stiefmutter. Das Verbrechen erreichte jedoch seinen Gipfel, als Myrrha nach einer gewissen Zeit ihre Brüder um einen vermehrte. Aber der Zufall gab sich mit dieser Ungeheuerlichkeit noch nicht zufrieden und wollte, dass eines Tages ein Stier in die Gärten des Königs Minos geriet, wo er unter dem Baum des Orest etliche Äpfel herunterschlang. Hingegen gerade von diesen Früchten liebte es Pasiphae, täglich die eine oder andere zu sammeln und mit stets wachsendem Appetit zu verzehren. Voilà! Wie furios war die Liebe. Wir leiden sehr, wenn wir die Beispiellosigkeit des Verbrechens bedenken, in das die Königin sich stürzte. Zu eben dieser Zeit schlug der bekannte Bildhauer Pygmalion im Palast ein Venusbild aus Marmor. Die Königin, welche guten Arbeitern zugetan war, brachte ihm als Geschenk ein Apfelpaar. Er aß den schönsten. Und da es ihm an Wasser mangelte, das, wie man weiß, zur Bearbeitung des Steines notwendig ist, befeuchtete er die Statue mit dem Saft des Zweiten. Im Augenblick, da der Saft in den Marmor drang, wurden dessen Rundungen voller. Er belebte sich und umarmte Pygmalion, von den Leidenschaften des Apfels bewegt. Und Pygmalion, dessen Teil ja die Liebesergänzung war, nahm ihn zu seiner Frau. In der gleichen Provinz hatte die junge Iphis zusammen mit der schönen Jante ihre Gespielen Gefallen an unseren Früchten gefunden. Da aber Iphis, einmal auf den Geschmack gekommen, mit ihrem Genuss nicht aufhören wollte, wurde sie bald das, was man sein muss, um sich einer Frau zu vermählen. Wenn ich dies ein Wunder nennen wollte, was aber für ein Name bleibt mir für das folgende Ereignis? Ein junger Mann, wohl ausgestattet von Natur, welcher sich Narziss nannte, hatte sich mit seinen Aufmerksamkeiten die Zuneigung eines sehr schönen Mädchens verdient, das die Dichter unter dem Namen Echo unsterblich machten. Da aber die Frauen im Gegensatz zu unserem Geschlecht in Gefühlen nur zögernd Glauben schenken, setzte sie Zweifel in die Liebe ihres Erwählten. Und um sich dieser gänzlich zu versichern, dachte sie, ihn von den Äpfeln des Orestes essen zu lassen. Nach langer Suche fanden sie den Weg zu uns. Und um ganz sicher zu gehen, verlangte sie, dass er gleich zwei der Früchte verzehrte. Zu ihrem Unglück waren die beiden verschiedener Herkunft, denn kaum dass Narziss sie gegessen hatte, verschwand das Bild der Echo aus seinem Gedächtnis und die Liebe des Essers kehrte sich zum Essenden, das heißt, er wurde Liebhaber und Geliebter in eins. In ihm umarmte der Apfel des Orestes den Apfel des Pylades. Er verlor sich so in die Bewunderung seines Spiegelbildes, das noch in der Kühle der Quelle zu brennen schien. Und der Wunsch nach Vereinigung zog ihn zum Wasser hinab. Der arme Narziss ertrank, in sich selber verliebt. Gedenken wir nach dieser Katastrophe noch der erstaunlichen Geschichte von Hermaphrodit, dem Hirten und der Nymphe Salmakes. Die Kraft unserer Äpfel bewirkte, dass einer in den anderen überging. Die Nymphe ward so Hirte und der Hirte Nymphe. Wenn Hermaphrodit sich Salmakes nähern wollte, so fühlte er selber sich Nymphe. Und wenn Salmakes ihren Hermaphrodit umarmen wollte, war sie der Hirt. Aus zwei Geschöpfen verschiedenen Geschlechts war derart ein einziges Doppelwesen geworden. Nicht Mann mehr und nicht Frau. Artaxerxes schließlich, der sich in eine Platane verliebte, weil sein Vater zum Hochzeitsfest mit zwei unserer Äpfel beschenkt, die Frucht des Pylades zwar selber verspeist hatte, die Frucht des Orestes aber nach einem persischen Brauch unter eben dieser Platane hatte vergraben lassen. Ins Liebesalter gekommen und schon gekrönt, wollte der junge König Artaxerxes allein von Bäumen, Büschen und Hainen umgeben sein. Besonders der besagten Platane galt seine Zuneigung. Er streichelte sie, küsste und umarmte ihre Rinde. Er schämte sich seiner Liebe nicht und ließ schließlich sein Bett zu Füßen der Platane aufschlagen. Und der Baum dankte ihm für seine Freundschaft, indem er ihm das Beste gab, was Bäume geben können. Seinen Honig, sein Harz und den Tau. Als Artaxerxes aber gestorben war, verbrannten die Perser Artaxerxes auf den Holzscheiten seiner geliebten Platane. Und seitdem haben eure Früchte keine weiteren Wunder vollbracht? Nein, dies war das Letzte. Und was für eine Kraft hat euch von der Erde hierher zur Sonne versetzt? Kleingeisterei. Der menschliche Kleinmut, der Geiz. Die Väter und Mütter, die, wie du weißt, ihre Familien immer nur von Interessen regiert wissen wollen, gerieten allmählich in Zorn, da sie sehen mussten, wie ihre Kinder nach dem Genuss unserer Früchte alles Hab und Gut an die Freunde verschenkten. Also beschlossen sie, den ganzen Garten zu zerstören. Und mit dem Hain verbrannten auch wir. Unsere Flamme aber stieg bis zur Sonne auf, dem verwandten Feuer, wo sie uns von Neuem aussäte. Und so siehst du uns nun als Sonnengewächse, wenn auch nicht weniger Pflanzen der Liebe. Liebende Bäume. Sagt mir, was in eurem Wald eine so große Verwirrung hervorruft. Nur wenige Worte müssen genügen, mein Freund. Diese Pest, von der wir bedroht sind, ist nichts anderes, als was unter Menschen das hitzige Fieber genannt wird. Das Einzige, was wir dagegen unternehmen können, ist, unseren Atem zu vereinigen und alle zusammen in die Richtung zu blasen, aus welcher uns die Entflammung bedroht. In der Hoffnung, endlich die verhängnisvolle Luft zurückstoßen zu können. Der Ursprung dieser Krankheit, glaube ich, ist ein Feuertier, welches schon seit Tagen im Umkreis unserer Wälder reißt und zerstört. Denn wie jene Tiere nie ohne Brände vorüberziehen, wird auch dieses ohne Zweifel gekommen sein, um Feuer an die meisten unserer Bäume zu legen. Wir haben zwar zum Eistier um Hilfe geschickt, aber noch ist es nicht erschienen. Und wir fürchten, dass es diesmal zu spät kommen wird. Doch nun leb wohl, wir haben zu Unterhaltungen keine Zeit mehr. Jetzt heißt es ans allgemeine Wohldenken. Du selber tätest besser daran, schleunigst zu fliehen, wenn du nicht Gefahr laufen willst, mit eingeschlossen zu werden. In unseren Untergang. Ich mache mich also daran, den Rat zu befolgen, natürlich, wenn auch ohne große Eile, denn ich kenne meine Beine. Doch wohin sich wenden, da ich doch die Landkarte dieser Gegend so wenig kenne? Während dieser schreckliche Donnerschlag noch mein Gehirn zu zerreißen schien, blendete eine fürchterliche und endgültige Helle wie von 1000 Blitzen meine Augen. Von Augenblick zu Augenblick verdoppeln sich die Schläge mit solcher Wut, dass man wohl den Einsturz aller Fundamente der Welt erwarten könnte. Und all dem zum Trotz schien mir der Himmel nie heiterer als eben. Da ich mich aber derart am Ende meiner Weisheit finde, erwacht der Wunsch in mir, dem Anlass, solch außerordentliche Ereignisse auf den Grund zu gehen. Nehmen wir also die Beine in die Hand und marschieren wir mutig der Richtung nach, aus der jener Lärm zu kommen scheint. Nach wenigen Schritten bereits öffnet sich vor mir eine weite Ebene bis zum Horizont. Und inmitten dieser Graswüste, dieser verbrannten Steppe, sehe ich zwei große Kugeln, die, nachdem sie lange Zeit eine um die andere gekreist sind, lärmend, zischend und klirrend, sich endlich näher rollen und aufeinander losfahren. Und ich kann wohl beobachten, dass es immer ihr Zusammenstoß ist, welcher diese gewaltigen Donnerschläge hervorruft. Und schon umkreisen sie sich von Neuem, nähern sich wieder und prallen abermals gegeneinander. Und jetzt, in Wahrheit zwei riesige Tiere sind. Das eine von ihnen, obgleich bäuchlings gerundet, bildet doch in seiner Mitte ein Dreieck. Und sein hoch aufgerichteter Kopf mit dem roten Kamm, der zu Berge steht, ist einer Pyramide gleich zugespitzt. Sein Körper ist durchlöchert wie ein Sieb und auf den unzähligen Öffnungen, die ihm als Toren dienen, fahren züngelnd winzige Flammen, sodass er von einem Feuergefieder bedeckt scheint. Das andere Ungeheuer ist schwärzer als Eisen und doch schimmernd wie ein Eisberg. Und obwohl man es mit einem turmhohen Ball vergleichen könnte, scheint es doch nicht eigentlich im Besitz einer Gestalt. So wie der Frost ohne Form ist, die Kälte, selbst der Hagelschlag. Nun beginnt das Feuertier mit noch größerer Härte zu kämpfen. Aber das Kältetier hält mit gleicher Härte statt. Ihrer beider Gewalt steigert sich zusehends. Die Wut des Angriffs und das Phlegma der Verteidigung. Jeder Aufeinanderprall, jeder Stoß, den sie sich versetzen, ruft in seiner Wucht ein Donnerrollen hervor, wie in unserer Welt die brüllende Begegnung eines heißen und eines kalten Gewölks. Aus den Augen des Feuertiers schießt bei jedem Zornesblick, mit dem es seinen Gegner misst, ein blutrotes Licht, das die ganze Luft zu durchglühen scheint. Bei jedem Sprung schwitzt die Bestie kochendes Öl und schlägt Branntwein als Wasser ab. Das Kältetier seinerseits, groß, schwer und gestaltlos, begegnet seinem Feind mit einem Körper gepanzert von Eis. Seine stechenden Augen scheinen zwei Lanzen aus Kristall und ihre Blicke verbreiten eine Weiße so starren von Frost, dass jedes Glied meines Körpers, welche sie streifen, vom Winter sich erschaut. Legte ich meine Hand an diese Stellen, sie erfröre sogleich. Alle Luft, die das Ungeheuer umgibt, erschauert gleicherweise unter seiner Kraft und verwandelt sich sofort in Schnee. Die Erde gefriert und verhärtet sich unter seinen Schritten. Und ich könnte die Spuren dieses Tiers allein nach den Eisschollen zählen, die unter meinen Füßen zersplittern. Zu Beginn des Kampfes hatte das Feuertier mit der Ballung seiner Wut dem Kältetier kräftig zugesetzt und es nicht schlecht schwitzen gemacht. Mit der Zeit aber hatte sich dieser Schweiß abgekühlt und eine so glatte Oberfläche gebildet, dass das Feuertier das Kältetier nicht mehr erreichen konnte, ohne abzurutschen und schwer hinzustürzen. Man konnte bald hören, dass es bei der wiederholten Bemühung, sich zu sammeln und aufzurichten, mehr und mehr ermüdete. Denn je kindischer und sinnloser seine Anstrengungen wurden, sich auf den Feind zu werfen, desto stärker schrumpften die einst so schrecklichen Donnerschläge zusammen, bis nichts mehr übrig blieb als das schwache Getöse, das zaghafte Rollen, welches das Ende des Gewitters anzeigt. Und dieser matte Lärm, nach und nach ersterbend, glich endlich nur noch dem Zischen eines rotglühenden Eisens, das in die Wasserkälte taucht. Da das Kältetier erkennt, dass der Kampf seinem Ende entgegengeht, richtet es sich noch einmal hoch auf und lässt sich mit all seiner Schwere auf den Bauch des Feuertiers fallen. Möglichkeit, dass das Herz des armen Ungeheuers, worin der ganze Rest seiner Kraft gesammelt war, mit einem Dröhnen zerbrach, dem sich nichts in der Natur vergleichen lässt. So scheiterte das Feuertier am trägen Widerstand des Kältetiers. Ein erstaunliches Phänomen, nicht wahr? Einige Zeit darauf, als das Kältetier sich längst zurückgezogen hatte, hörte ich eine Stimme neben mir. Das ewige Duell zwischen Feuer und Eis. Aber man muss wissen, dass das Feuerwesen der Ursalamander ist und das Wesen der Kälte der Urlurch. Das Feuertier, der Salamander, haust im Innern der Erde unter Bergen wie dem Ätna, dem Vesuv, dem Roten Kap. Der Lurch jedoch, das Tier der Kälte, lebt am Grund des Eismeers. Und der Frost, den es atmet, macht dieses Meer gefrieren, obgleich es so salzig ist wie alle Meere. Die beiden Pole sind seine Heimat. Der nördliche wie der südliche. Und bisweilen steigt es im Grönländischen an Land. Allein Schierling, Akonit, Opium und die Wurzel Mandragola vermögen es zu sättigen. Es ist den großen Wäldern geneigt und eilt ihnen zur Hilfe, wenn der Salamander sie bedroht. Ich hatte mich gleich nach den ersten Worten des Unbekannten umgewandt. Aber wie erschrak ich, mich selber neben mir stehen zu sehen und meinen eigenen Schatten ein zweites Mal werfen. Ich konnte mich nicht enthalten zu schreien: Wer seid ihr, der ihr euch meiner Gestalt bemächtigt? Wer? Wir Philosophen haben die Gestalt der ganzen Menschheit, das heißt auch jedes einzelnen Menschen in uns. Wie Zwillinge einander gleichen, so gleichen sich Menschheit und Philosophie. Sie erkranken zu gleicher Zeit an den gleichen Krankheiten und sie genesen oder sterben zusammen. Sie sind zusammengewachsen. Wahrhaft ein siamesisches Bruderpaar. Sie müssen ihre Lieben teilen wie ihren Hass. Auch ihre Irrtümer tauschen sie aus. Nichts kann ihre beiden Leben voneinander schneiden. Nichts kann ihren Herzschlag trennen. Der eine vermag den anderen nur zu heilen, wo er heilungsfähig ist, und an ihm nur zu verderben, was schon zuvor vom Tode gezeichnet war. Ihr sprecht von den Menschen, als kämet ihr von der Erde. Wer seid ihr? Und wie war die Maschine beschaffen, die ihr zu eurem Aufstieg benutztet? Wir Philosophen sind die einzigen Menschen, deren Seele nach dem Tod in ihrer ursprünglichen Gestalt auf die Sonne versetzt wird. Mehr noch, es ist uns hier sogar ein eigenes Land zugeteilt. Aber begleitet mich ein Stück, so will ich euch mehr erklären. Es gibt nämlich auf allen Planeten, das heißt auf den kleinen Welten, die sich um diese hier bewegen, drei Arten von Seelen. Die gewöhnlichsten und gröbsten dienen nach dem Tode ihres Körpers ganz einfach zur Auffüllung des Sonnenleibs. Die feineren unter ihnen dürfen die Strahlen bilden. Aber diejenigen der Philosophen, da sie in ihr Exil nichts Unreines oder Unklares bringen, treffen ganz unverwandelt auf der Tagessphäre ein, um unter ihre Einwohner aufgenommen zu werden. Denn die Seelen der Philosophen sind das im Hinblick auf andere Seelen, was das Gold, die Diamanten und Gestirne sind im Vergleich zu den anderen Körpern. Epikur auf der Sonne ist also der nämliche Epikur, der bis dahin auf Erden lebte. Wie glücklich kann sich doch preisen, wer zum Philosophen geboren ward. In Wahrheit könnt auch ihr von Glück sagen, da es euch doch vergönnt ist, noch vor dem Sterben alle die Wunder dieser Welt zu sehen. Und es wird gut sein für die Bewohner eures Globus, einen unter sich zu haben, der sie über die Denkwürdigkeiten der Sonne aufklären kann. Denn ohne euch wären sie doch in Gefahr, in beschämender Unwissenheit dahin zu leben und hunderte von Geschenken zu genießen, ohne zu wissen, woher sie kommen. Darum aber, und um das Geschenk dieses Gesprächs vollzumachen, bitte ich euch, wollet nun meiner Unwissenheit auch in Bezug auf eure Person gütigst abhelfen. Ich nenne mich Campanella und bin Kalabrese von Geburt. Seit meiner Ankunft auf der Sonne vertreibe ich mir die Zeit damit, die verschiedenen Klimazonen dieses großen Weltenkörpers zu besichtigen und allerlei Denk- und Merkwürdigkeiten zu entdecken. Diese Welt ist wie die Erde in Königreiche, Republiken, Staatenbünde und Fürstentümer aufgeteilt. So haben die Vierbeiner, die beflügelten Wesen, die Pflanzen und Steine, jeglicher seine Nation. Und obgleich viele von ihnen ihr Gebiet vor Wesen fremder Art verschließen wollen, vor allem vor menschlichen Wesen, welche die Vögel besonders tödlich hassen, kann ich doch ungefährdet reisen, weil die Seele eines Philosophen aus weit feinerem Stoff gemacht ist, als alle Instrumente, deren man sich zu ihrer Folter bedienen könnte. Am liebsten halte ich mich in der Provinz der Bäume auf. Doch im Augenblick befinde ich mich auf dem Rückweg in die Provinz der Philosophen und ich wäre schon angelangt, wenn mich der Kampf des Salamanders nicht aufgehalten hätte. Aber beschleunigen wir doch unsere Schritte ein wenig. Ihr seid somit in einiger Eile. Ja, denn unterwegs habe ich vernommen, dass der große Descartes im Sterben liegt und dass wir jede Stunde seine Ankunft erwarten können. Falls ihr euch nur ein wenig mit seinem irdischen Wirken beschäftigt habt, werdet ihr meine Ungeduld verstehen, dieses herrliche Ereignis nicht zu versäumen. Und wenn ich auch vor seinen Lebzeiten die Erde verlassen musste, so habe ich mich doch mit seinen Lehren befasst. Seine Vernunft hat sich alles Geheimnis der Weissagung bewahrt und seine Prinzipien sind so einfach und natürlich, dass man wohl schwerlich andere finden wird, welche so notwendig allen Erscheinungen Gerechtigkeit widerfahren lassen. Wir waren immer weiter gehastet. Und indem er so sprach, öffnete sich plötzlich ein liebliches Tal vor mir, obwohl wir vorher keinen Bergpass überschritten. Nie bis dahin hatte ich Ähnliches gesehen. Sieh, das ist unser Land. Zu deinen Füßen findest du den See des Schlafes, welcher nicht von verborgenen Quellen gespeist wird, sondern von den fünf Bächen dort, die unsere fünf Sinne darstellen. Der des Gesichts verengt sich, ehe er das ruhende Gewässer erreicht. Der des Gehörs vertieft sich, da er sich vereint und verliert. Der des Geruchssinn lässt ein Murmeln hören, wie von einem Menschen, der zu schnarchen beginnt. Der des Geschmacks verliert mehr und mehr seine Farbe und der des Tastens sänftigt seine Wellen, bis er geglättet in den Teich fließt. In dessen Mitte aber kannst du eine Insel gewahren. Dort wohnt die Nymphe des Friedens in einer Grotte, wo sie jeden Gast mit offenen Armen empfängt, auf ihr Lager bettet und mit so viel Sorge umgibt, dass sie es sich niemals nehmen lässt, ihn selbeigen in Schlaf zu wiegen. Wie viele Schildkröten wandeln mit langsamen Schritten die Ufer entlang. Tausende Mohnblüten scheinen durch ihr Spiegelbild dem Wasser ihre einschläfernde Kraft mitzuteilen. Und von weit her kommen die Murmeltiere zur Tränke. Wind, Flut und Kiesel, was für eine bezaubernde Musik voll Atem und Flüstern sie doch ringsum vollführen. Auf der gegenüberliegenden Seite aber verlassen die Bäche unseren See in neu gesammeltem, frischen Lauf. Gleich tritt der des Tastsinns über seine Ufer. Der des Gesichts funkelt wie von Diamantstaub und kleinen Spiegeln. Der des Gehörs verdoppelt sein Bett. Der des Geruchs ist von Blütenstaub bedeckt, als führe er statt Wasser bloßen Duft mit sich. Und der des Geschmacks wimmelt von saftigen Forellen. Seht doch hier. Und seht nur dort. Merkt auf und erkennt den Plan aller Dinge, deren Ordnungen wir durchwandern. Thank you. wurde nicht müde zu betrachten, zu schauen und zu verstehen. Dieser Art ließen wir bald die farbige Kampagne einer erleuchteten Welt hinter uns und näherten uns einer Landschaft, die vom Strömen dreier mächtiger Flüsse bestimmt wurde. Der erste und breiteste nennt sich Gedächtnis. Der zweite, schmaler und von krausem Lauf, heißt Einbildungskraft. Der dritte endlich, viel kleiner als die beiden anderen, wird Urteilskraft genannt. Hört nur, wie das Gestade des Gedächtnisstroms schallt vom Lärmen der Elstern, Drosseln, Papageien und aller Kreaturen, die nachplappern, was man sie lehrt. Nachts versuchen sie, die fremden Worte zu verdauen, die sie aus dem Flusse fischten. Aber ihre kleinen Mägen sind so schwach, dass am nächsten Morgen, wenn sie gerade glauben, sie endlich ihrer Substanz einverleibt zu haben, jedermann sehen kann, wie jedes Wort aus ihren Schnäbeln unbeschädigt zurück in den Fluss fällt. Und seht, sanfter wogt der Strom der Einbildungskraft. Unter den Fischen, die er nährt, finden sich Delfine und Sirenen. Der Grund- und Bodensatz, den er mit sich führt, ist aus puren Goldkieseln gebildet, aus den Steinen der Weisen und jenen, von denen Plinius berichtet, dass ihre Berührung leicht oder schwer zu machen vermag. Ferner dem Material, aus welchem der Ring des Gyges geformt ward, der Unsichtbarkeit verlieh. In einer Art Delta vereinigen sich kleinere Nebenarme des Flusses der Einbildungskraft mit gleichen Ausläufern des Gedächtnisstromes. Und wo die Einbildungskraft überwiegt, verringert sich das Gedächtnis, so wie das Gedächtnis in seinem Übergewicht die Einbildungskraft immer zurückdrängen muss. Im Maße, wie das eine abnimmt, nimmt das andere zu. Nicht weit hiervon, wie ihr wahrnehmen könnt, bewegt sich in unglaublicher Langsamkeit der Fluss der Urteilskraft. Sein Bett ist tief, sein Wasser scheint kalt und trocknet jedes Ding, statt es zu befeuchten. Längs seines Laufs wachsen künstliche Pflanzen, deren Wurzeln die Strömung von Fremdkörpern reinigen. Dieser Fluss nährt Schlangen und im weicheren Gras, das seine Ufer bedeckt, ruhen Millionen von Elefanten. Auch er, wie seine beiden Gefährten, spaltet sich in eine Vielzahl kleinster Kanäle. Aber obgleich er sich auf seinem Wege vergrößert und immer mehr Land gewinnt, kehrt er doch ewiglich zu sich selber zurück. Noch eines. Wohin man sich auch in dieser Provinz der Philosophie wenden mag, der Blick wird immer wieder auf die drei Ströme treffen. Es ist unmöglich, sich von ihnen zu entfernen. Und warum auch? Die einsamen Wege in ihrer Nähe bieten die angenehmste Wanderschaft. Man spaziert in Meditation und atmet überall eine freie und subtile Luft, welche die Seele dermaßen stärkt, dass sie der Leidenschaften Herr wird. Hörst du? Descartes kommt. Also ist er den Tod der Philosophen gestorben. Das heißt, er hat seinen Geist aufgegeben und die Sphären vertauscht. Entschuldige mich nun, aber ich muss seine Seele mit meinen Brüdern zusammen empfangen. Er setzt seinen Fuß schon auf unseren Boden und sie schicken sich an, ihn zu begrüßen. Willst du nicht mit mir kommen? Nicht mit mir kommen. wie könnte ich es wagen, mich dieser erleuchteten Seele meines Landes und meiner Zeit zu nähern? Wer bin ich unter seinen Augen? Wie könnte ich wagen, in diesen Kreis zu treten? Bietet ihm den Willkommensgruß. Und Sokrates umarmt ihn. Nächst ihm stehen Aristoteles und Seneca und Epikur und auch der Boethius. Descartes. Cartesius. Es ist kein Philosoph auf der Sonne, der dir seine Bewunderung versagt. Bleiben. Hier auf der Sonne bleiben. Für immer in dieser Welt. Und doch weiß ich, dass ich zurückkehren werde. Dass ich zurückkehren muss. Ich lege mein Ohr an den Wind und ich höre die Erde rufen. Was bleibt mir übrig, als ihrem Rufe zu folgen und heimzukehren in meine kleine, beschattete Welt, dieser Erde wegen und meines Berichts, der hier endet. Und du, mein Kristall, du, den ich bei mir trage und der du so viele Wunderbarkeiten der hiesigen Reiche aufgezeichnet hast, du sollst sie für spätere Zeiten bewahren und für Jahrhunderte, die immer noch um dieselbe Sonne kreisen werden wie dies, mein 17., das die Vernunft illuminiert. Das war Affenmond und Nachtigallensonne oder von den Königreichen der Träume und dem Freistaat der Philosophie. Eine kosmische Phantasmagorie nach dem Roman Die andere Welt von Cyrano de Bergerac. Es sprachen Cyrano und Philosoph Werner Wölbern, die beiden Bäume Reinhard Virchow und Jörg Löw, in weiteren Rollen Hille Darius, Christine Heiß und Katharina Schumacher, Chris Alexander, Peter Lieg und Philipp Scheppmann. Technische Realisation Christian Kühnke und Kerstin Heikamp, Regieassistenz Nana Us, Übersetzung, Funkeinrichtung, Musikcollagen und Regie Heinz von Kramer. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks aus dem Jahre 1999.